Es wird achselzuckend hingenommen, wenn der schwedische Professor Magnus Söderlund den Kannibalismus als Lösung des Klimaproblems anpreist und wenige Tage später eine durchgeknallte Aktivistin auf einem Treffen der US-amerikanischen Demokraten die Leute auffordert, für den Klimaschutz ihre Babys zu essen, ohne dass sie jemand aus dem Saal wirft. Die anwesende demokratische Kongressabgeordnete Ocasio-Cortez, die selbst wie ihre Partei damit beschäftigt ist, die Abtreibung bis zur Stunde der Geburt zu legalisieren, fand jedenfalls nichts dabei, sie gewähren zu lassen. Daran ändert auch die hilflos nachgeschobene Erklärung nichts, es habe sich um eine Provokateurin gehandelt. Die völkermörderischen Gene des Sozialismus haben im 19. Jahrhundert nur wenige erkannt. Und wie die Geschichte des nationalen und des internationalen Sozialismus im 20. Jahrhundert bewiesen hat, viel zu spät erkannt. Wie im 19. Jahrhundert, als die sogenannten Salonkommunisten ihre trivialen Einsichten in der besseren Gesellschaft am prallvoll gedeckten Tisch der Oberklasse zum Besten geben durften, um sich durch diese dümmliche Provokation sozial in Szene zu setzen, sind es auch heute wieder die verwöhnten Bratzen der Oberschicht, die sich von ihren Eltern im Oberklasse-SUV zur Fridays for Future Schulschwänzparty chauffieren lassen und es schick finden, einer neuen Ordnung das Wort zu reden, deren Kosten vor allem die Habenichtse des Planeten werden bezahlen müssen. Das werden sie tun. Nicht nur durch Armut, sondern durch den Verlust des nackten Lebens. Dafür brauchen diese Leute kein neues Wertegerüst, denn sie rennen auch jetzt schon mit Klamotten aus Kinderarbeit zur Demoparty und wollen die Kinderarbeitslosigkeit in Afrika mit Hilfe der Autobatterieproduktion noch weiter abbauen. Der Ökologismus, bei dem die materielle Verelendungshypothese des Marxismus durch die Klimaapokalypse als propagandistisches Vehikel zur Zerstörung der Freiheit ersetzt wird, ist nur die letzte Mimikrie einer freiheits- und menschenfeindlichen Idee. Sie reicht in der Menschheitsgeschichte weit zurück, wie Schafarewitsch in seinem bahnbrechenden Werk Der Todestrieb in der Geschichte zeigt. Der Ökologismus als Begriff wurde erstmals von Roland Bader als solcher bezeichnet. Im Gegensatz zu ihren marxistischen Vorgängern hat sich diese Bewegung bisher keine einheitliche Selbstbeschreibung gegeben, sondern firmiert noch unter einer Vielzahl von Flaggen. Ihnen gemeinsam ist die Farbe grün. Dieser neue Ismus wurde bereits seit den späten 60er Jahren als Rettungsboot des absehbar scheiternden Sozialismus aufgebaut und entwickelt. Zunächst experimentierten die planwirtschaftlichen Demiurgen mit unterschiedlichen moralischen Alarmismen, aus denen sie dann die für ihre Propaganda vielversprechendsten herausfilterten und weiterentwickelten. Es war bereits auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges klar, dass die sozialistische Planwirtschaft den Wettbewerb mit dem auf Konkurrenz basierenden System der Marktwirtschaft verloren hatte. Helmut Schmidt nannte die Sowjetunion bereits in den 70er Jahren treffend Obervolta mit Raketen. Während Westeuropa nach dem Krieg aufblühte, versank der Osten in Tristesse, einer grauen Realität mit dem allgegenwärtigen Geruch von Braunkohle, Zweitaktmotoren und einem Raubbau an Menschen und Umwelt, der in der Geschichte der Menschheit seinesgleichen sucht, aber nicht findet.